Kundgabe 3674. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.2.1946. Gottes Sprache durch Naturkatastrophe. Lasset die Schöpfung zu euch sprechen. Dieser Ruf ist unzählige Male schon an euch ergangen. Doch ihr achtet seiner nicht. Ihr lebt als meine Geschöpfe inmitten der Schöpfung und nehmet alle Wunder der Natur gleichmütig hin. Ihr lasset euch nicht beeindrucken von ihnen. Ihr lernet nicht aus ihnen. Und also verhallt die Sprache der Schöpfung an eurem Ohr, ohne dass ihr einen Nutzen ziehet daraus. Und ich trete euch immer wieder nahe in ihr. Ich zeige euch mein ständiges Wirken und meine Kraft. Ich lasse immer wieder neue Schöpfungen erstehen, um eure Sinne mir zuzulenken. Und ich wiederhole dies in Gesetzmäßigkeit. Und gerade diese Gesetzmäßigkeit lässet euch gleichgültig werden und meines Wirkens nicht achtend. Und so ich die Gesetzmäßigkeit umstoße, so sich in der Natur Veränderungen zeigen entgegen meiner Gesetzmäßigkeit, auch dann schenket ihr ihnen keine Beachtung, weil euer körperliches Leben euch so gefangen hält, dass euer Sinnen und Trachten nur dem Wohl des Leibes gilt und euer Denken sich nur mit irdischen Sorgen befasst. Es lässet euch die Schöpfung um und über euch gleichgültig. Und also ist euch auch der ewige Schöpfer selbst gleichgültig. Ihr findet nicht den Weg zu ihm. Und dies bewegt mich zu einer eindringlichen Mahnung, zu einer lauten Sprache, die ihr hören müsset, selbst wenn ihr übermäßig in leibliche Sorgen verstrickt seid und kein Auge und Ohr mehr habt für mein Walten und Wirken in der Natur. So ihr der ständigen Wunder um euch nicht achtet, trete ich euch entgegen in augenscheinlicher Art. Ich rede laut und durchdringend, doch auch wieder durch die Natur, weil dies noch die einzige Möglichkeit ist, auf das Denken von euch Menschen einzuwirken. Und zwar stoße ich meine Gesetzmäßigkeit um für kurze Zeit, weil ich der Herr bin über Himmel und Erde, und also auch über alle Gesetze, die mich zum Urheber haben. Dennoch liegt auch diesem Wirken eine Gesetzmäßigkeit zugrunde, nur für euch Menschen schwer erkennbar. Doch nun will ich auch die Menschen stutzig machen, die nicht an eine Naturveränderung glauben in dem Maße, wie es angekündigt ist. Ich will, dass sie die Natur zu sich sprechen lassen. Und dass auch sie mir Gehör schenken, dass sie das Wüten der Naturelemente als meine Stimme, als meine Äußerung erkennen lernen, wenngleich ich ihrem Willen die Freiheit lasse. Doch meine Sprache soll ihnen vernehmbar sein, denn wo keines Menschenwille tätig ist, wo keines Menschenwille vermag, Einhalt zu gebieten, dort muss und kann eine Macht erkannt werden, die stärker ist als Menschenwille. Und dies bezwecket meine Sprache von oben. So die Menschen rettungslos den Gewalten der Natur preisgegeben sind, so sie irdisch keine Hilfe zu erhoffen haben, so sie erkennen müssen, dass sich etwas Außergewöhnliches, Naturbedingtes abspielt, kann noch der Glaube an eine höhere Macht geboren werden, wenn nicht ein Mensch gänzlich verstockt und also mir fern ist. Ich spreche zu allen, doch sonderlich zu jenen, die zu mir finden in größter Not, die ein solches Gewaltmittel benötigen, um die Stimme ihres Vaters und Schöpfers von Ewigkeit zu erkennen. Es ist ein gewaltiger Vorgang von solchen Ausmaßen, dass die ganze Welt gedanklich hingewiesen wird, auf die höchste Gewalt und sich zu ihr bekennen kann, weil ich mich so offensichtlich äußere zu einer Zeit, wo die Welt in tiefster Sünde liegt und die Menschen Taten krassester Lieblosigkeit begehen. Wer hören will, der wird auch die Stimme des Vaters und des Richters erkennen. Und wer sehen will, der sieht auch seine Liebe und Macht in jenem Geschehen, das irdisch wohl das Ende bedeutet für viele Menschen, das aber seelisch ebenso vielen Rettung bringen kann, je nach dem Willen des Menschen. Und darum kann die gesamte Menschheit Nutzen daraus ziehen, wenngleich nicht die gesamte Menschheit betroffen wird. Doch meine Stimme wird sie vernehmen in aller Deutlichkeit, weil sie zu gewaltig ertönet und jedes Menschenohr berühret, um seines Seelenheiles willen. Denn Kenntnis wird die gesamte Menschheit nehmen müssen von einem Zerstörungswerk, das unvorstellbar groß ist und die ganze Welt in Schrecken versetzt. Ich aber habe es lange Zeit zuvor schon verkündet, und überall sind meine Diener auf Erden tätig, hinweisend auf meinen Eingriff, auf das Werk, das dem letzten Ende vorangeht, auf das die Menschen sich besinnen und zu mir zurückfinden vor dem Ende. Und also wird Nutzen daraus ziehen können eine jede Nation, jedes Volk und also auch jeder Einzelne, so er meine Sprache sich zu Herzen gehen lässet und meine letzte Mahnung beachtet. Wer aber auch dann noch nicht die Sprache des Schöpfers versteht oder verstehen will, den wird das Ende zugrunde richten. Er wird als mein Gegner sich verantworten müssen und ihn wird die gerechte Strafe überkommen. Amen.